Der Schafhüte-Wettbewerb. Ryder, Chase und Bürgermeisterin Gutherz standen unten in der Einsatzzentrale und ließen den Fernseher vor sich nicht aus den Augen. Versäumen Sie nicht den Schafhüte-Wettbewerb, der einmal im Jahr stattfindet. Silvia, die Siegerin des letzten Jahres, ist auch heute wieder die Favoritin für das blaue Band. Ich freue mich ja so, Chase, dass du in diesem Jahr beim Schafhüte-Wettbewerb mitmachst. Ich weiß nicht, Silvia ist richtig gut. Du bist aber auch gut. Du darfst nicht vergessen, dass du ein Schäferhund bist. Verstehst du? Schäferhund, Schäferhund. Aber wenn ich gewinnen soll, muss ich noch richtig üben. Aber das kannst du doch. Du bist ein Schäferhund. Es muss doch irgendetwas geben, das gehütet werden muss. Nachdenklich tapste Chase hinaus. Wir sehen uns beim Wettbewerb. Vor dem Restaurant der Abenteuerbucht waren der Besitzer, Herr Pfeffer, und sein Enkel Alex damit beschäftigt, große Kartons mit frisch gebackenen Torten in den Lieferwagen zu laden. Jetzt hätte ich sie fast fallen lassen. Das sah auch Chase, der gerade vorbeilief. Hier kann ich bestimmt aufpassen. Wuff, wuff. Eifrig rannte der kleine Schäferhund auf die beiden zu. Nach links. Brachte sie dadurch aber erst recht aus dem Gleichgewicht. Nein, nein, nein. Nicht doch. Und alle fielen auf den Boden. Auch die Torten. Tut mir leid, Herr Pfeffer. Ach schon gut, Chase. Du wolltest uns nur helfen. Und mir hast du geholfen. Du hast mir die Torte direkt in den Mund getrieben. Das hatte sich der Polizeihund eigentlich anders vorgestellt. Er lief weiter zum Hafen, wo Captain Tollpatsch gerade sehr beschäftigt war. 6 Lachmöwen? Captain Tollpatsch zählt die Seemöwen. Ich helfe ihm, ich treibe sie zu ihm. Wuff, wuff, wuff, wuff, wuff. Chase flitzte direkt auf die Möwen zu. Aber die erschraken so sehr, dass sie aufgeregt davonflatterten. Oh, 8, 9, 10, 11, 12. Oh. Und der Captain im Wasser landete. Entschuldigung, Captain Tollpatsch. Ich wollte die Möwen nur in ihre Richtung treiben. Das hast du geschafft. Die hier sitzt mir sogar auf dem Kopf. Oh, jetzt sind es 13 Lachmöwen. Aber Chase ließ die Ohren hängen und machte sich auf den Heimweg. Als er vor der Einsatzzentrale ankam, lief ihm Mischling Rocky über den Weg. Der zog gerade einen Bollerwagen mit Tennisbällen hinter sich her, fuhr aber über ein Spielzeug. Der Wagen fiel um und die Bälle kullerten über den Boden. Na sowas. Natürlich versuchten Rocky und Chase, die Bälle wieder einzusammeln. Doch dadurch schreckten sie Marshall auf, der gerade sein Feuerwehrauto wusch. Verwundert drehte der sich um, und zwar so schnell, dass seine Wasserdüsen Rocky trafen, der im Nu pitch nass war. Nein! Der Wasserstrahl war so stark, dass Rocky kopfüber in eine Schüssel mit Wasser fiel. Oh, das wollte ich nicht. Es ist nicht deine Schuld, Marshall. Chase ließ den Kopf hängen. Sondern meine. Ich kann noch nicht mal Tennisbälle hüten. Aber niemand kann Tennisbälle hüten, Chase. Es sind nur Tennisbälle. Oh, ich werde bestimmt nicht der Hütehund des Jahres. Betrübt tapste er davon. Er ist traurig. Marshall und Rocky konnten das nicht mit ansehen. Ryder! Chase braucht Hilfe! Er kann auch nicht mal Tennisbälle hüten. Tja, so wie es aussieht, denkt Chase, dass er den Wettbewerb nicht schafft. Ryders Pawpat meldete sich. Hallo, Bauer Alfred. Hallo, Ryder. Ich habe ein Problem und weiß nicht, was ich machen soll. Was ist los? Mein Zaun ist kaputt und die Schafe, mit denen ich zum Hütewettbewerb wollte, sind weggelaufen. Das kriegen wir bestimmt wieder hin. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Das ist doch wunderbar. Der Zaun von Bauer Alfred muss repariert werden. Und wir sollen die Schafe einsammeln. Und Schafe hüten ist genau das, was Chase noch üben muss. Paw Patrol, zur Zentrale. Ryder braucht uns! Die Fellfreunde rannten sofort los, als die Chips an ihren Halsbändern blinkten. Auch Chase. Wartet, ich komm mit. Alle hintereinander, schön gleichmäßig. Weißt du was? Das machst du richtig gut. Ja, das finde ich auch. Aber Marshall stolperte über ein Skateboard und sauste auf ihm davon. Während die anderen in den gläsernen Fahrstuhl der Einsatzzentrale rannten. Ich kann noch nicht mal die Paw Patrol hüten. Das ist doch nicht wahr. Marshall kommt immer zu spät. Doch da kam er schon angesaust und kugelte vom Skateboard in den Fahrstuhl. Aber das war doch ein toller Skateboard-Trick, oder? Der gläserne Fahrstuhl setzte sich in Bewegung. und auf dem Weg ins oberste Stockwerk schlüpften alle in ihre Einsatzanzüge mit den Rucksäcken und Helmen. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Danke, dass ihr sofort gekommen seid, Freunde. Bauer Alfred braucht unsere Hilfe. Sein Zaun ist kaputt und seine Schafe sind weggelaufen. Und was er unbedingt braucht, ist ein Hütehund. Hütehund? Nimm mich, nimm mich! Chase war ganz aufgeregt. Rocky? Was? Du reparierst mit deinem Werkzeug den Zaun. Alles klar, Rocky rockt. Mal sehen, wen wir noch brauchen. Nimm mich, bitte, nimm mich! Chase konnte es kaum noch aushalten. Chase? Ja! Ich brauche dein Megafon, dein Netz und deine Hütehundfähigkeiten, um die Schafe zusammenzutreiben. Das ist ein Fall für Chase. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Sofort lief Chase zu der großen Rutsche an der Seite des Raumes und sauste auf ihr hinunter bis in die Garagen. Dort sprang er in sein Polizeiauto und überprüfte blitzschnell noch einmal die Ausrüstung. Rocky tat dasselbe in seinem Recycling-LKW. Und im Nu waren die beiden startklar. Ryder erwartete sie bereits vor der Zentrale auf seinem roten Quad mit den dicken schwarzen Reifen. Es konnte losgehen. Hintereinander rasten sie durch die Straßen der kleinen Stadt und waren im Nu bei Bauer Alfred, der bereits dabei war, den Zaun zu reparieren. Ich danke euch, ihr seid wirklich schnell gekommen. Meine Schafe sind überall verteilt, seht ihr? Sie liefen wirklich überall herum, sogar dicht neben ihnen. Fast wäre ein dickes, graues Schaf, der Bock, von einem der Bretter getroffen worden, das Bauer Alfred über der Schulter trug. Vorsicht! Hoppla! Besser, ich leg das ab. Hier wird nicht gemäkert, Böckchen. Na gut. Chase, du sammelst die Schafe ein, Rocky und ich helfen, den Zaun zu reparieren. Das ist ein Fall für Chase! Chase holte aus seinem Polizeiauto kleine Hütchen und stellte sie so vor den Hänger von Bauer Alfred, dass eine kleine Gasse entstand. Sehr gut. Dann trieb er das erste Schaf dorthin. Wuff, wuff, wuff. Und es lief auch ganz brav auf den Hänger. Wuff, wuff, wuff. Das ist überhaupt nicht schwer. Der Schäferhund kümmerte sich um das nächste Schaf. Und Ryder, Bauer Alfred und Rocky um den kaputten Zaun. Der Zaun ist ganz schnell repariert. Danke, Ryder. Rocky, wuff. Schraubenzieher. Eifrig begann Rocky damit, die Schrauben festzudrehen, während Chase mit den Schafen zu tun hatte. Wuff! Megafon! Auch Schaf 2 und 3 machten ihm keine Mühe. Wuff, wuff, wuff! Super, es klappt! Wuff, wuff, wuff! Der dicke, graue Schafbock allerdings ließ Chase nicht aus den Augen und sah dabei nicht besonders freundlich aus. Ja. Aber Chase beachtete ihn gar nicht. Noch eins! Der kleine Schäferhund war ganz in seine Aufgabe vertieft. Genauso wie Rocky, der jetzt die letzte Schraube anzog. Das hast du gut gemacht, Rocky. Danke. Es ist schon spät. Wir müssen hier fertig werden, damit wir es zum Schafhütewettbewerb schaffen. Doch Chase tat wirklich, was er konnte. Vier Schafe sind auf dem Anhänger. Wie viele Schafe laufen jetzt noch frei herum? Es sind noch fünf, die wir einfangen müssen. Mit Böckchen. Aber wo steckten die bloß? Chase, ein Schaf steht vor der Scheune. Kannst du es holen? Das ist ein Fall für Hüter und Chase. Ryders Pawpad klingelte. Hallo, Frau Bürgermeisterin. Hallo, Ryder. Bist du mit Chase schon auf dem Weg hierher? Noch nicht. Die Schafe von Bauer Alfred sind weggelaufen. Wir fangen sie ein. Wie bitte? Etwa die Schafe von Bauer Alfred für den Wettbewerb? Oh nein, wie schrecklich. Das ist eine Katastrophe. Chase wusste, dass er sich beeilen musste. Und trieb gerade ein weiteres Schaf so oft im Kreis herum, dass dieses bald nicht mehr wusste, wo unten und oben war. Jetzt ist ihm schlecht vom Drehen. Ohne weiteren Widerstand trottete das Schaf auf den Hänger. Ryder hatte inzwischen die nächsten Tiere entdeckt. Irgendwo hier müssen doch noch zwei Schafe sein. Da sind sie. Zwei sind noch beim Getreideturm, Chase. Die Schafe liefen sofort los, als der kleine Schäferhund auf sie zurannte. Leider aber genau in Richtung Straße, wo gerade ein Auto angefahren kam. Oh oh. Doch Chase reagierte sofort. Netz! Das Netz sauste durch die Luft, blieb zwischen zwei Bäumen hängen und hielt die Schafe auf, die sich nach dem Schreck ohne Probleme zu den anderen treiben ließen. Jo, drei geschafft, jetzt fehlen noch zwei. Eines davon war kein Problem. Ryder, Klappe hoch! Das hast du sehr gut gemacht. Bauer Alfred verschloss den Hänger. Der Einzige, der jetzt noch fehlt, ist Böckchen. Böckchen? Ja, Böckchen. Der viel größer und schwerer war als die anderen. Und er dachte gar nicht daran, sich auf den Hänger treiben zu lassen, sondern nahm sofort Reißaus, als er den kleinen Schäferhund kommen sah. Wo hat er sich versteckt? Der Bock stand ganz oben auf den Strohballen, die auf der Wiese lagen. Sprang dann herunter, flitzte kreuz und quer über die Wiese und dann einmal durch den ganzen Stall, was die Hühner, die dort wohnten, gar nicht lustig fanden. Und dann war er weg. Na, Chase, wie läuft's denn so? Will Böckchen nicht auf dich hören? Ganz genau. Unser Böckchen ist ein Frechdachs. Er tanzt selbst mir manchmal auf der Nase herum. Ich fange ihn ein. Bauer Alfred nahm ein Seil und machte sich auf die Suche nach dem Bock. Wenn ich es nicht schaffe, Böckchen zu hüten, wie soll ich es dann schaffen, den Wettbewerb zu gewinnen? Kurz darauf war der Bauer mit dem Bock an der Leine auch schon wieder zurück und band ihn im Hänger fest. Jetzt aber schnell zum Schafhüte-Wettbewerb. Mein alter Traktor ist so langsam, wir werden nicht pünktlich kommen. Ich kenne jemanden, der einen ganz schnellen Polizeiwagen hat. Was? Du kannst die Schafe doch hinbringen, Chase. Ja, das mache ich, Ryder. Wuff! Schnell befestigten die Freunde den Hänger an dem Polizeiauto. Und dann machten sich alle auf den Weg in die Stadt. Jaha! Und Chase treibt die Schafe richtig gut zusammen. Die Fellfreunde saßen gespannt vor dem großen Fernseher der Einsatzzentrale, als der Wettbewerb endlich losging. Alle Teilnehmer mussten nacheinander die Schafe von einer großen Wiese in ein kleines Gehege treiben. Das Wichtigste ist Böckchen. Wenn Chase ihn kriegt, dann weiß ich, dass er gewinnen kann. Chase macht das sehr, sehr gut. Er muss nur noch ein Schaf erwischen, bis seine Zeit abgelaufen ist. Und dieses eine Schaf war ausgerechnet Böckchen. Los, Chase, du schaffst das. Mit einem Satz sprang Chase auf ein paar Strohballen, die auf der Wiese lagen. Der Bock konnte ihn nicht sehen und rannte immer wieder um die Ballen herum. Nach einigen Runden wurde ihm so schwindelig, dass Chase ihn mühelos in das Gehege treiben konnte. Chase gewinnt! Da konnte der Bock noch so mürrisch schauen. Ja, du hast es geschafft! Gut gemacht, Chase! Chase war sehr stolz auf das blaue Band, das er gewonnen hatte. Und als er am Abend zu Hause war, spielte er den Wettbewerb mit seinen Freunden noch einmal nach. Ausgelassen tobten sie im Park herum und hatten dabei jede Menge Spaß. Darf ich auch mal hüten? Klar! Jetzt war Marshall der Hütehund. Doch als er den anderen hinterherjagte, blieb er prompt mit seinen Pfoten an einem Zaun hängen und landete kopfüber in einem ausgehöhlten Baumstamm. Ihr seid meine lieben Hunde. Und damit hatte Ryder absolut recht.